Andacht vom 22.06.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Freiheit in Christus. Etwas hat mein Herz heute ergriffen. Der Geist Gottes sprach zu mir. Es geht um unsere Freiheit in Christus. Etwas, was für die Christen sehr wichtig ist, ist die Freiheit in Christus. Das vollbrachte Werk am Kreuz ist sehr kraftvoll. Rund um die Welt ergreift das Menschen. Wir erhalten jeden Tag Nachrichten, wie Leben verändert wurden durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Aber kürzlich traf mich Galater 5,1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Gott begann zu mir zu sprechen über diese Kraft der Freiheit. Nur weil du gerade einen Sieg erlebst, heißt das nicht, dass du im Sieg bleibst. Viele meiner Kinder, die im Sieg gelaufen sind, wandeln längst nicht mehr im Sieg. Der Herr zeigte mir so deutlich, dass wir oft der Meinung sind, dass wir, wenn wir eine Offenbarung haben, auch schon darin laufen. Daher kommt unser Denken. Nur noch eine Offenbarung, nur noch eine Erkenntnis, bloß noch ein prophetisches Wort. Aber wir laufen nicht darin. Das ist in der christlichen Welt wirklich gefährlich. Diese Welt ist eine digitale Welt. Ich mag sie nicht. Aber ich habe begriffen, dass sie nicht schlecht ist, nur weil ich sie nicht mag. Gott sprach zu Beginn des Jahres 2020 so klar zu mir, dass ich die digitale Welt nutzen soll. Aber die Gefahr liegt darin, dass so viele unterschiedliche Meinungen und Erkenntnisse uns beeinflussen. Ich habe die Briefe des Neuen Testaments in zwei Bereiche aufgeteilt. Ein Teil lehrt klar über das vollbrachte Werk des Kreuzes, was dadurch geschah, was wir daher besitzen und so fort. Der andere Teil lehrt uns, wie wir darin praktisch laufen können. Wenn Paulus in Galater 5,1 sagt, geht, seid frei in dem, was ihr besitzt, was bedeutet das? Ich habe darüber in den letzten Tagen viel nachgedacht. Bleibe fest, lass dich nicht wegbewegen davon. Die meisten Christen haben folgende Einstellung. Sie beten, fasten oder kämpfen darum, in die Freiheit zu kommen. In meinem Buch über Freiheit von Sünde habe ich darüber geschrieben. So viele Menschen leben in Knechtschaft durch Sünde, durch Gesetz, durch die Meinung anderer Leute, durch Begrenzung, durch irgendwelche Umstände oder durch das eigene Denken. Wir können frei von alledem leben. Das ist die Freiheit, die uns gehört. Aber wir müssen begreifen, was Freiheit in Christus bedeutet. Leider halten viele Menschen, die diese Freiheit geschmeckt haben, sie nicht fest. Sie bleiben nicht stark darin stehen. Diese Nacht also, als ich in meinem Stuhl saß, sah ich etwas, was ich noch nie gesehen habe. Wirklich noch nie. Es geht um eine Regel in der griechischen Grammatik, der Aorist genannt wird. Ich wusste nicht, dass dieser Aorist in Galater 5,1 angewandt wird. Das hat mein Herz heute früh explodieren lassen. Das Wort, um das es geht, heißt Eletherosen. Der Aorist betont ein Wort durch Duplikation. Das gibt's in unserer Sprache nicht. Die Verdoppelung bestätigt die Wichtigkeit. Dabei wird das Wort zweimal benutzt. Für uns würde das keinen Sinn machen. Ein Beispiel ist 2. Korinther 2,14. Gott führt uns immer im Triumphzug. Im Griechischen heißt es, Gott führt uns im Triumph, Triumph. Paulus betont mit dieser Grammatik: Ich habe das dreimal unterstrichen und drei Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Ich habe es stark betont. Ich hinterlasse meiner persönlichen Assistentin Marina jeden Tag eine Nachricht mit Aufgaben. Und ich liebe Textmarker. Auf dem Zettel stehen zum Beispiel 15 Dinge, die zu tun sind. Die drei wichtigsten werden unterstrichen. So sieht Marina 15 Aufgaben, aber sie weiß, diese drei Dinge sind am wichtigsten. Das ist, was Gott tut. In Galater 5,1 steht das. Steht deshalb in der Freiheit, in die Christus euch befreit, befreit hat. So steht das da. Es steht nicht nur da, Jesus hat euch befreit. Das wäre nicht kraftvoll genug. Wir können das am besten mit einer Vergangenheitsform wiedergeben. Gott sagt, ich habe das dreimal unterstrichen und mit drei Ausrufezeichen versehen. Jesus hat euch freigesetzt. Haltet das fest, merkt es euch. Ich habe diese Stelle in der Mirror Study Bible nachgeschaut. Der Autor dieser Bibel ist ein Südafrikaner, ist ein Experte in Hebräisch und Griechisch. Er gräbt tief in die Sprachen hinein, um den wahren Sinn der Bibelstellen zu ergründen. Dort lautet Galater 5,1 so: Christus definiert deinen Glauben. Er ist deine Freiheit von alledem, wovon dich niemand freisetzen kann. Finde dein kraftvolles Gesetztsein in dieser Freiheit, die dir niemand mehr nehmen kann. Lass nicht mehr zu, dass Religion dein Denken unterjocht und dich in ein System von Regeln und Verpflichtungen einbindet. Hört zu, Freunde, ich habe es sehr klar erkannt. Satan ist clever. Wenn die Bibel uns sagt, dass wir wachsam sein sollen wegen Satan, heißt das nicht, dass Satan irgendeine Autorität hat. Wenn du einen Fehler machst, gibst du dem Teufel keine Autorität über dich. Jesus hat ihn besiegt. Aber der Teufel in seiner Schlauheit will dich immer dazu bringen, das zu glauben. Hier hat die Lehre vom geistlichen Kampf ihren Platz. Ich bin davon überzeugt, dass diese Lehre von Satan und seinen Dämonen inspiriert ist. Denn das ist, was er will, uns in die Irre leiten. Die Bibel warnt uns, wachsam zu sein. Wie geht das? In seiner Schlauheit wird Satan die Religion benutzen. Alles, was nicht zentriert auf Christus ist, ist Religion. Andere Dinge bekommen eine Wichtigkeit. Seien es Opfer, das Geben, das Aussehen, ein Dienst. Das alles ist dämonische Inspiration. Darauf müssen wir achten. Da sagt Paulus: Ihr habt Freiheit in Christus. Bleibt darin stehen. Seid wachsam. Vom Gleichen handelt die Herzparabel. Viele nennen sie die Parabel vom Sämann. Das Gleichnis handelt vom Herz des Menschen. Es sagt, wenn wir nicht wachsam sind, stiehlt der Teufel das Wort Gottes aus unserem Herzen. Er hat dazu nicht die Autorität, denn er hat keine Autorität über mein Leben. Aber wenn ich nicht aufpasse, erlaube ich den Dämonen, die Offenbarung aus meinem Herzen zu stehlen. Schau, es ist so einfach. Wir machen alles so kompliziert. Wir ignorieren buchstäblich, was Paulus sagt. Jeden Moment, wo wir nicht in der Freiheit leben, erlauben wir den Dämonen, sie uns zu stehlen. Und der Dieb in Johannes 10 ist nicht Satan, sondern die Religion. Es gibt nichts, was Satan mehr will, als dich zu täuschen. Er hat Adam und Eva getäuscht. Er versuchte es bei Jesus, indem er ihm alle Königreiche der Welt anbot und mit dem Wort Gottes ankam. Satan agiert mit Lügen und mit Täuschung. Das benutzt er den ganzen Tag gegen dich und mich. Er stiehlt die Offenbarung aus unseren Herzen. Praktisch kannst du das so umsetzen. Lauf darin, je mehr du es lebst, desto tiefer wird es in dir gefestigt sein. Und Satan wird keine Möglichkeit haben, es dir zu klauen. Bleib stark darin. Lebe immer das vollbrachte Werk des Kreuzes. Wie arbeitet Satan? Er handelt nur auf eine Art und Weise. Durch deine Gedanken. Sonst kann er nichts tun. Epheser 2 erklärt das sehr klar. Wir müssen dankbar sein für unsere Schuld, in der wir tot waren. Wir wandelten als Kinder des Ungehorsams, indem wir nach dem Lauf dieser Welt lebten, gemäß dem Fürsten und den Gewalten, die jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirken. Der Teufel setzt also Gedanken in dein Denken, die dein Herz beeinflussen. Wenn Paulus sagt, ich wollte zweimal zu euch kommen, aber Satan hinderte mich daran. Wie macht Satan das? Es gibt Leute, die mich fragen, wie kann der Teufel keine Macht haben, wenn er doch Paulus davon abhielt, zu den Thessalonichern zu kommen? Lies die Bibel genau. Satan hat einigen Menschen Gedanken eingegeben, die Paulus daran hinderten, dorthin zu gelangen. Das ist strategisch klar. In 2. Korinther 10,5 lehrt Paulus, wir sollen die Gedankengebäude, die Vernunftschlüsse zerstören im Gehorsam unter Christus. Jetzt kommen die Menschen. Werf die Gedankengebäude nieder. Wir machen einen Gebetskampf. Wir kämpfen geistlich gegen die dämonische Sünde über einer Stadt. Paulus sagt, nein, wir werfen alle Gedanken nieder, die gegen den Gehorsam unter Christus sind. Wir bringen jeden Gedanken in Gefangenschaft unter Christus. Das ist dein Kampf. Dein Kampf ist, alle Gedanken, die nicht in Christus sind, unter die Gefangenschaft unter Christus zu bringen. Das ist deine Aufgabe. Ich bin seit Jahrzehnten Christ. Ich traf viele Männer Gottes. Vor 10 Jahren, im Sommer 2011, traf ich auch einen großen Mann Gottes, zusammen mit meinem besten Freund. Wir aßen einen Burger und tranken ein Bier. Dieser große Mann sagte, ich habe erkannt, was 2. Korinther 10,5 bedeutet. Kein Gedanke darf länger als 10 Sekunden in deinen Gedanken sein, wenn er nicht in Christus ist. Ich liebe das. Angenommen, du hörst vom vollbrachten Werk des Kreuzes. Du begreifst, dass das vollbrachte Werk des Kreuzes dich frei macht vom Gesetz, von Regeln und Vorschriften. Du bist gerecht durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. In seinen Striemen bist du geheilt. Gott schaut auf Jesus und sieht dich durch Christus an. Und du staunst, wie gut Gott ist. Du beginnst darin zu laufen. Dann spürst du plötzlich einen Schmerz in deinem Körper. Du hörst die Diagnose eines Arztes. Wenn du diese Diagnose in dein Herz aufnimmst, gehst du aus dem vollbrachten Werk des Kreuzes hinaus. Dann gehen die Leute zu den Pastoren, damit sie für sie beten. Wie kann jemand für dich beten, wenn das vor 2000 Jahren schon geschehen ist? Da geben wir den Gedanken nach. Ich verstehe das. Noch ein anderes Beispiel. Du stellst fest, dass Jesus dein Versorger ist. Alles ist dir gegeben, um ein Leben in Fülle zu leben in Jesus. Dann hast du einen Unfall, dein Auto ist kaputt. Du hast kein Geld für ein neues Auto. Was tust du? Du bittest Menschen um Hilfe. Du bewegst dich weg von Jesus Christus, der für dich alles bezahlt hat, weil plötzlich Gedanken dein Herz und dein Denken bewegen, dass du Menschen finden musst, die dir helfen, dein Problem zu lösen. Diese Gedanken müssen sofort abgeschnitten werden. Ich kämpfe nicht im Fleisch, mein Kampf ist geistlich. Ich schneide diese Gedanken ab. Ich stehe in Christus, denn Jesus hat mich freigesetzt. 3 Wiederholungen, 3 Ausrufezeichen. Gott ist mein Versorger. Ende aus, Bums, basta. In dieser Freiheit musst du stehen bleiben. Das ist der Kontext von Galater 5. Das ist die einzige Freiheit, die wir haben in Christus. Wenn wir darin bleiben, stehen wir stark in der Freiheit in Christus. Ich kann dir garantieren, für mich ist es 100% sicher. Für euch ist es fast zu 100% sicher. Und ich verstehe unsere Erfahrungen, das zurückgesetzt fühlen, das sich verlassen fühlen und so weiter. Also, für euch ist es fast sicher. Es gibt kaum etwas, was Gott trauriger macht, als wenn wir über das vollbrachte Werk am Kreuz reden, wenn wir aber nicht ergreifen, was er uns bereitet hat, wenn wir die Freiheit zurückweisen. Ich lebe fast 54 Jahre mit Jesus. Wenn ich zurückschaue auf meinen Weg mit Jesus, sehe ich so viele Erfahrungen mit ihm, wo ich meine Freiheit wieder verloren habe. Er hat mir Sieg gegeben. 3 Jahre später war alles weg. Mitte 20 und in meinen früheren 30er Jahren hatte ich mehrere Begegnungen mit großen Männern des Glaubens. Und 5 Jahre später war alles weg. Gott zeigte mir seinen Schmerz darüber und ich beschloss, nie mehr meine Freiheit in Christus verlieren zu wollen. Nie mehr lasse ich das vollbrachte Werk des Kreuzes gehen, bis ich vor meinem geliebten Jesus stehe. Mein Freund, ich ermutige dich heute, stehe fest. Erlaube den Gedanken nicht, zwischen dich und Christus und den Gehorsam unter Christus zu gelangen. Wenn wir feststehen und weitergehen, werden wir ein Leben haben, das so überfließend ist und keine Umstände werden uns erschüttern. Wir bleiben stehen im Sieg Jesu. Unser Blick ist immer gerichtet auf Jesus. Ich habe einen tiefen Schrei in meinem Herzen. Ich mag für immer ein Prediger sein, der nichts weiß außer Christus, der gestorben und auferstanden ist. Er muss die einzige Antwort und das Zentrum sein. Ich bleibe immer in ihm. Mein Freund, wenn es etwas gibt in meinem Leben, das du toll findest, wenn es nicht auf das vollbrachte Werk des Kreuzes deutet, ist es nicht toll. Heute früh habe ich darüber nachgedacht und auf Knien zu Gott geschrien. Überall auf der Welt gibt es Christen und Nichtchristen, die mit Manipulation arbeiten. Viele Christen machen das unbewusst. Sie manipulieren und kontrollieren Menschen. Ich betete, dass nichts aus mir herauskommt, das nicht vom Geist Gottes inspiriert ist. Und wenn doch, so möge der Geist Gottes es aus den Herzen der Menschen ausradieren, die es gehört haben. Die Menschen sollen vergessen, was ich gesagt habe. Außerdem bat ich den Heiligen Geist, es mir bewusst zu machen, wenn mein Denken und Reden nicht aus Christus ist. Ich möchte rasch bereuen, wenn da was ist. Ich möchte stehen in wahrer Freiheit. In mir ist nichts Gutes, wenn es sich nicht auf das vollbrachte Werk des Kreuzes bezieht, wenn es nicht Christus repräsentiert. Ich bin diszipliniert, ich bete viel und so weiter. Nein, diese Dinge machen mein Leben besser. Aber sie haben nichts zu tun mit meiner Freiheit in Christus. Tut mir einen Gefallen. Werft hinaus, was euch nicht frei macht. Und tut mir noch einen Gefallen. Verbreitet die Güte Gottes auf der ganzen Welt. Helft mir, es zu tun, indem ihr es lebt und erzählt. Heute ist ein guter Tag. Ich werde meiner wunderbaren Frau zeigen, wie sehr ich sie liebe. Wir werden zwei Häuser anschauen. Ich sagte, jedes Haus, das ich mir auch nur online anschaute, war eins zu viel. Ich möchte nur mit Jesus Zeit verbringen. Das Haus wird zu mir kommen. Aber für meine Frau ist es Freude und Entspannung, Häuser anzuschauen. Ich sagte, das Haus passt nicht. Für unsere Belange hat es nicht genug Raum. Aber sie möchte es anschauen, weil das Spaß macht. Wie kann das Spaß machen? Aber ich werde es mit ihr anschauen, weil sie das gerne tut. Wir werden in ein paar Wochen umziehen. Meine Frau ist sehr interessant. Sie ist eine Frau, die einen halben Tag durch die Einkaufsmeile laufen und nichts kaufen kann und dann total glücklich ist. Ich verstehe das nicht. Für sie ist das Entspannung. Das war ein Grund, warum Gott mich zurechtwies. Du bist kein guter Ehemann. Geh mit deiner Frau und schaue so lange mit ihr, bis sie genug hat. Ich tat Buße und tat es. Ich ging mit meiner Frau zum Einkaufen. Ich tue das nur, weil ich meine Frau liebe. Dann steht sie da und ist begeistert. Schau dieses schöne Kleid an. Dann die Überraschung. Liebling, sollen wir es kaufen? Das Kleid ist wirklich schön. Sie wieder. Nein, ich habe genug Kleider. Aber ist es nicht schön? Der Herr redete zu mir in dieser Einkaufsmeile. Reinhard, du musst wissen, was hier vorgeht, ist geistlich. Deine Frau erkennt die Kunst, die in diesem Kleid steckt. Lass sie sich freuen und es genießen. Lustig, ich erzähle ihm live von meinem Erlebnis im Einkaufszentrum. Graham Cook war einer der größten Propheten überhaupt. Der Heilige Geist sagte ihm, er erledige ständig 15 Aufgaben, die pharisäerhaft waren. Gott sagte ihm, erkenne, was ein Pharisäer tut, wenn ihm das Selbstgemachte wichtiger ist als das, was in der Bibel steht. Amen.